Du aber, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, ihr Berge Israels, vernehmt das Wort Jahwes. So spricht der Herr Jahwe, weil der Feind über euch gerufen hat, ha! Wüsten für immer! Uns ist zum Besitztum geworden. Darum weissage und sprich, so spricht der Herr Jahwe, dieweil man euch verwüstete und ringsum nach euch gierte, dass ihr ein Besitz für die übrigen Völker würdet, und weil ihr ins Gerede der Zungen und die üble Nachrede der Leute kamt, darum, ihr Berge Israels, vernehmt das Wort des Herrn Jahwe. So spricht der Herr Jahwe zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Rinnsalen und zu den Talgründen, zu den öden Trümmern und zu den verlassenen Städten, die zur Beute geworden sind und zum Gespött für die übrigen Völker ringsum. Darum spricht der Herr Jahwe also, wahrlich, im Feuer meines Eifers rede ich zu den übrigen Völkern und zu ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum ersehen haben, in einer Freude von ganzem Herzen, mit gründlicher Verachtung, dass sie die Bewohner daraus vertreiben, um es dann auszuplündern. Darum weissage über das Land Israel und sprich zu den Bergen und den Hügeln, zu den Rinnsalen und den Talgründen, so spricht der Herr Jahwe, fürwahr in meinem Eifer und in meinem Grimm habe ich geredet, weil ihr den Hohn der Völker ertragen musstet. Darum spricht der Herr Jahwe also, ich erhebe meine Hand und schwöre, wahrlich, die Völker, die rings um euch her sind, die sollen euren Hohn zu tragen haben. Ihr aber, ihr Berge Israels, lasst euer Laub sprossen und tragt eure Frucht für mein Volk Israel, denn bald werden sie heimkehren. Denn fürwahr, ich werde zu euch kommen und mich zu euch wenden und ihr werdet bestellt und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch zahlreich machen, das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte werden bewohnt und die Trümmer wieder aufgebaut werden. Und ich will Menschen und Vieh auf euch mehren, und sie sollen sich mehren und fruchtbar sein. Und ich werde euch bewohnt sein lassen, wie in euren vergangenen Zeiten, und werde euch Gutes erweisen, mehr als in euren früheren Zeiten, damit ihr erkennet, dass ich Jahwe bin. Und ich werde Menschen auf euch wandeln lassen, nämlich mein Volk Israel, die sollen dich in Besitz nehmen, dass du ihnen als Erbe gehörest, und du wirst sie fortan nicht mehr ihrer Kinder berauben. So spricht der Herr Jahwe, weil man zu euch sprach, eine Menschenfresserin warst du und pflegtest dein Volk seiner Kinder zu berauben, darum sollst du fortan nicht mehr Menschen fressen, noch dein eigenes Volk seiner Kinder berauben, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und ich will dich fortan nicht mehr den Hohn der Völker anhören lassen und das Schmähen der Nationen sollst du nicht mehr zu tragen haben und sollst dein Volk nicht mehr seiner Kinder berauben, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Lande wohnte, da verunreinigten sie es durch ihren Wandel und durch ihre schlimmen Taten. Wie die Unreinigkeit eines Weibes, die ihren Blutgang hat, war ihr Wandel vor mir. Und ich schüttete meinen Grimm über sie aus wegen des Bluts, das sie im Lande vergossen, und dass sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Und ich zerstreute sie unter die Völker, und sie wurden versprengt in die Länder, gemäß ihrem Wandel und ihren bösen Taten richtete ich sie. Und sie kamen zu den Heidenvölkern, wohin sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, diese sind das Volk Jahwes und doch mussten sie aus seinem Lande fort. Da sät es mir leid um meinen heiligen Namen, den sie, das Haus Israel, unter den Völkern entweihten, überall, wohin sie kamen. Darum spricht zum Hause Israel, so spricht der Herr Jahwe, nicht euretwegen schreite ich ein, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Völkern, überall, wohin ihr kamt. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der unter den Völkern entweiht ward, den ihr unter ihnen entweiht habt, damit die Völker erkennen, dass ich Jahwe bin, ist der Spruch des Herrn Jahwe, wenn ich mich vor ihren Augen heilig an euch erweisen werde. Und ich werde euch aus den Völkern hinwegholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet, von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz verleihen und einen neuen Geist in euer Inneres legen und werde das steinerne Herz aus eurem Leibe entfernen und euch ein fleischernes Herz verleihen. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres legen und schaffen, dass ihr nach meinen Satzungen wandelt und meine Ordnungen beobachtet und danach tut. So sollt ihr dann wohnen bleiben in dem Lande, das ich euren Vätern verliehen habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. und ich werde euch von allen euren Unreinigkeiten befreien und werde dem Getreide rufen und werde es mehren und werde keine Hungersnot mehr über euch verhängen. Und ich werde die Früchte der Bäume und den Ertrag der Felder mehren, damit ihr nicht noch einmal die Schmach einer Hungersnot unter den Völkern auf euch nehmen müsst. Da werdet ihr dann an euren bösen Wandel gedenken und an eure Werke, die nicht gut waren, und werdet vor euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Verschuldungen und wegen eurer Gräuel. Nicht euretwegen schreite ich ein, ist der Spruch des Herrn Jahwe, das sei euch kund. Schämt euch und errötet über euren Wandel, ihr vom Hause Israel. So spricht der Herr Jahwe, an dem Tage, da ich euch von allen euren Verschuldungen reinige, da werde ich die Städte wieder bevölkern, und sollen die Trümmer wieder aufgebaut werden. Und das verödete Land wird bestellt werden, anstatt, dass es bisher Wüste lag vor den Augen eines jeden, der vorüberzog. Und man wird sagen, dieses Land, das verödet war, ist wie der Garten Eden geworden, und die Städte, die in Trümmern lagen, verödet und zerstört waren, sind wohlbefestigt und bewohnt. Da werden dann die Völker, die rings um euch hier übrig bleiben werden, erkennen, dass ich, Jahwe, das Zerstörte wiedergebaut, das Verödete wieder bepflanzt habe. Ich, Jahwe, habe es geredet und werde es vollführen. So spricht der Herr Jahwe, auch darin werde ich mich noch vom Hause Israel erbitten lassen, dass ich es ihm erweise, ich will sie zahlreich machen an Menschen, wie eine Herde von Schafen. Wie das Heiligtum von Opferschafen, wie Jerusalem an seinen Festzeiten von Schafen, so sollen die verödeten Städte voll sein von Menschenherden, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin.